Spaß, Buddha, Budapest, die hat ein Herz voll Paprika, das keinem Ruhe lässt. Und wenn die kleine Julischka am Abend schlafen geht, dann hat sie mit Allotria uns glatt den Kopf verdreht. Jai, jai, Mama, was die alles kann, die zieht genau wie ein Magnet die Männerherzen an. Jai, jai, Mama, was die alles macht, erst macht sie uns total verrückt, dann sagt sie gute Nacht. Die Julischka aus Budapest, das ist ein Mädel, die halt ich mir fest und trink mit ihr Tokaja, bis sie sich mal küssen lässt. Bis sie sich mal küssen lässt.